Das Buch habe ich übersetzt von James Horrocks. James Horrocks ist ein Brite aus Manchester. Heute lebt er in Los Angeles und hat über mehrere Jahrzehnte immer wieder in Kibbutzim in Israel gelebt, ganz viele Interviews gemacht und viel geforscht. Und daraus ist über Jahrzehnte hinweg eigentlich dieses Buch entstanden, das schon längst mal übersetzen wollte. Ich habe 2017 angefangen. 2017 ist die französische Übersetzung rausgekommen. Das englische Original stammt von 2009 und 2017 ist praktisch nochmal eine Fortsetzung bis Ende der 10er Jahre, sodass das Buch die Geschichte der Kibbutzbewegung von 1880 bis fast 2020 umfasst, also fast 140 Jahre. Das ist sehr faszinierend und Ich werde eigentlich einzelne Passagen lesen und durch die Passagen mich am Buch entlang hangeln. Obwohl das jetzt eigentlich, ich habe über 4 Jahre hinweg übersetzt und das war natürlich vor Corona und jetzt vor dem Krieg. Aber es gibt immer wieder eigentlich bestimmte Punkte, die äußerst zum Teil positiv, zum Teil auch sehr negativ mit der Aktualität zusammenhängen. Und das hängt gleich mal mit der ersten Passage an, die ich lese, dass nämlich Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts in mehreren Wellen in Russland zaristische Pogrome gegen Juden, Jüdinnen gab. Juden, Jüdinnen wurden als Christusmörder und als Unterdrückerin der slawischen Christenheit dargestellt. Der Zar und seine Eliten gossen immer wieder Öl ins Feuer der religiös und nationalistisch motivierten Feindseligkeiten und sie ermutigten aufgebrachte Bauern und Bäuerinnen, ihre durch das Regime verursachte Wut an den jüdischen Landsleuten auszulassen. Die letzten beiden Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts wurden zur Hochphase der staatlich gedeckten Verfolgung. Im Jahr 1881 fegte eine Welle blutiger Pogrome durch 166 Städte in den südlichen Teilen des Landes, bei denen eine riesige Anzahl jüdischer Menschen starben oder verletzt wurden. Tausende wurden in extreme Armut gedrängt. Nach dem erfolgreichen Attentat auf Zar Alexander II. Am 13. März 1881 wurden Russlands Juden und Jüdinnen zur Zielscheibe einer Reihe antisemitischer Gesetze, die nach dem Freund und Berater von Alexander III. Konstantin Podedonotsev den Zweck verfolgten, ein Drittel der jüdischen Bevölkerung zur Emigration zu zwingen, ein zweites Drittel zum Christentum zu konvertieren und das dritte Drittel dem Hungertod auszuliefern. Hier haben wir also praktisch eine, kann man sagen, umgedrehte Repression, die eine Fluchtwelle ausgelöst hat, so wie wir es heute von der Dritten Welt her kennen, nach Europa. Damals vom zaristischen Russland sind die Juden, Jüdinnen kurz nach Europa geflohen, um dann eben entweder in die USA oder nach Palästina weiter zu migrieren. Und natürlich ist hier mit der zaristischen Repression, die über 2 Jahrzehnte, auch noch das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ging, habe ich mir jetzt auch beim nochmaligen Vorbereiten und Lesen die Frage gestellt, dass eigentlich eine Diskussion wert wäre, warum in Russland sich eigentlich nie über eine längere Zeit weder eine bürgerliche demokratische Phase eingestellt hat, noch gar, obwohl es ja das Heimatland vieler Libertäre ist, Tolstoi, Bakunin, Kropotkin, nie wirklich eigentlich eine richtige, sehr freiheitlich-sozialistische Phase gegeben hat. Das ist für mich durchaus erklärungsbedürftig. Also wie gesagt, die wirkliche Revolution 1917 war ja Februar, gerade 8 Monate, dann einen furchtbaren 5-jährigen Bürgerkrieg. Und nach 1990, ihr erinnert euch, Jelzin auf dem Panzer, das hat auch nicht lange gedauert, obwohl die Ansätze ganz interessant waren. GUS, Gemeinschaft Unabhängiger, das war damals wirklich noch ernst gemeint, Staaten. Oder aber auch die Russische Föderation, das ist heute als Föderation im Namen steht, aber sonst steht ja nichts mehr, es ist ja ein voller Zentralismus geworden. Alles das hat sich auch nach 1990 in wenigen Jahren schon wieder aufgelöst, sodass meiner Ansicht nach Russland eine längere Phase überhaupt mal einer bürgerlich-demokratischen Republik mit einer Tendenz vielleicht auch massenweise libertäre Möglichkeiten zu entwickeln, eigentlich nicht so richtig eingestellt hat. Das lässt sich auch an dieser Ursache der Fluchtwellen Juden-Jüdin und der antisemitischen Verfolgung durchaus nochmal vergegenwärtigen. Am Ende des Buches gibt es mehrere Anhänge. Und unter anderem, um sich das Ganze auch nochmal zu gegenwärtigen, ist ein Anhang die jüdischen Immigrationswellen nach Palästina. Also jetzt von dieser ersten Repressionswelle die erste Alija. Die Immigrationswellen heißen Alijas von 1882 bis 1903. Das war so, dass Juden, Jüdinnen, wenn sie nach Palästina gingen, ausgestattet wurden und unterstützt wurden durch Gelder der Familie Baron Rothschild. Das heißt, es war damals Osmanisches Reich, also der Nahe Osten war damals Osmanisches Reich, bis zum Ersten Weltkrieg, nochmal um es zu vergegenwärtigen, 1918 ist Jerusalem durch britische Truppen eingenommen worden, dann war es britisches Mandatsgebiet, aber eigentlich auch keine so richtige staatliche Regierung, sondern es war eigentlich eine eher sehr lockere Kolonialverwaltung im Namen des Völkerbunds damals und erst eigentlich dann zum Staat Israel oder zur Staatsgründung ist es dann eigentlich in Staat Israel übergegangen, sodass eigentlich eine Situation war, in der unter der zunächst osmanischen Herrschaft, unter osmanischen Verwaltern, Juden, Jüdinnen, Geflüchtete, die in Palästina ankamen, Länder gekauft haben, vor allem durch Rothschild-Gelder. Und zwar gekauft, das ist wird heute oft vergessen, von arabischen Großgrundbesitzern. Also das waren jetzt nicht, zwar nicht im Grunde das gesamte palästinensische Volk, sondern da waren viele Landarbeiterinnen. Und dann hat es eben feudale Großgrundbesitzer gegeben und die haben ihr Land verkauft. Und ob da jetzt Bauern, Bäuerinnen drauf gelebt haben oder nicht, das hat die nicht interessiert. Das war also die erste Alija. Und die war sehr traditionell, also der Rothschild, der hat da drauf geachtet, dass da seine eingesetzten Verwalter waren, dass da ein stark herrschaftsvolles Regime war. Und die eigentliche sozialistische Alija, der Beginn dessen, was dann später die Kibbutz-Bewegung war, begann dann mit der zweiten Alija, die war von 1904 bis 1914. Auch wieder ausgegangen eine ganz schlimme Repression im Zarismus und auch in osteuropäischen Ländern. Und dazu auch ein bisschen Eindruck. Diese Olim, also das sind im Grunde die Eingewanderten, aus der zweiten Alija waren bei ihrer Ankunft in Palästina durchweg schockiert von dem, was sie vorfanden. Die harten klimatischen Bedingungen, mit denen sie konfrontiert waren, trafen sie unversehens. Die sengende Hitze, die Wüsten im Süden des Landes, die Sümpfe und die steinigen Böden im Norden hatten wenig mit dem biblischen Land aus Milch und Honig zu tun, das tatsächlich viele erwartet hatten. Krankheiten wie die Malaria waren verbreitet und sie forderten ihren hohen Tribut unter den Immigrantinnen. Die unwirtlichen Bedingungen waren jedoch nicht die einzige Quelle der Enttäuschung für diese jungen radikalisierten Pionierinnen. Sie waren mindestens ebenso befremdet von der wirtschaftlichen Lage der Juden und Jüdinnen aus der ersten Alija, die bereits im Lande lebten und arbeiteten. Also so viel waren das am Ende der ersten Alija noch nicht, so circa 20.000. Wie bereits erwähnt, stützten sich bis zu dieser Zeit die Siedlungen aus der ersten Alija fast durchgängig auf zionistischen Philanthropen wie die Familie von Baron Rothschild. Aber noch bedrückender war für die Neulinge die Tatsache, dass die Juden, Jüdinnen aus der ersten Alija auf die Anwerbung arabischer Arbeiter für den Aufbau ihrer Siedlung zurückgriff. Die billigen, aber erfahrenen arabischen Landarbeiter waren zu einer Art natürlichen Wahl für die Grundbesitzer aus der ersten Aliyah geworden. Doch es war gewiss nicht die Absicht der meisten Haluzim, also Pionierinnen der zweiten Aliyah, eine Klasse bourgeoise jüdischer Landbesitzer aufzubauen, die dann die ansässige arabische Bevölkerung ausbeuten würde. Zitat von einem jüdischen Immigranten: Wir hatten nicht vor, das Land so zu besiedeln, in altmodischer Weise mit den Juden an der Spitze und den Arabern, die für sie arbeiteten. Meinte etwa ein Immigrant der zweiten Aliyah. Also das ist für das Verständnis nochmal sehr wichtig. Die ersten Siedlungen der ankommenden Juden, Jüdinnen waren so, dass sie Geld von Rothschild für Landkauf benutzt haben und dann arabische, palästinensische Landarbeiterinnen angestellt haben und sie die Chefs waren. Und die zweite Aliyah, also die eher dann in zaristischen Russland schon von einer starken sozialistischen Bewegung beeinflussten Juden, Jüdinnen, zum Beispiel vom Bund, die dann über Europa nach Palästina weitergeflohen sind, die wollten das nicht. Die hatten schon anarchistische, sozialistische Inhalte mitgebracht und wollten keine hierarchische Struktur des Landes, das sie da besiedelten. Deswegen, und das ist im Grunde eigentlich das Wichtigste, ist am Ende der zweiten Aliyah eine Situation, in der die ersten Kibbutzim, man hat sie auch Proto-Kibbutzim genannt, gegründet wurden ohne arabische Landarbeiter. Also das war ein bewusstes Gegenposition gegen Ausbeutung der indigenen, autochthonen arabischen Bevölkerung. Das ist sehr wichtig. Das Problem dann über die Jahrzehnte später war dann im Grunde, damit waren eigentlich innerhalb der Kibbutzim arabische Leute, Arbeiterinnen weg und es waren sozusagen nur noch Juden, Jüdinnen, die versuchten, alles auf gleicher Ebene zu organisieren. Aber das hat dann natürlich einfach eine Art identitäre Entwicklung mitgefördert. Aber zunächst mal war der Impuls, man will arabische Landarbeiterinnen nicht mehr länger ausbeuten. Eine wichtige Rolle bei dieser zweiten Aliyah hat eine sozialistische Gruppe aus dem zaristischen Russland gespielt. Das waren die sogenannte Romni, eine Gruppe junger Immigrantinnen aus der Romni-Kommune in Russland. Kibbutz heißt übrigens auch Kommune. Die zuvor in Palästina herumgereist war und deren Mitglieder in unterschiedlichen Kollektiv- oder Quasi-Kollektivsiedlungen im ganzen Land gearbeitet hatten. Als sie in Palästina ankamen, hatten Mitglieder der Romni in einer der Unternehmungen aus der ersten Aliyah Rishon LeZion Arbeit gefunden. Doch sie waren, Zitat, moralisch entsetzt von dem, wie sie dort jüdische Siedlerinnen kennenlernen und davon, dass diese und andere Höfe, Zitat, durch jüdische Aufseher, arabische Landarbeiter und Wachen, die aus Beduinen bestanden, verwaltet wurden. Statt einer egalitären Gesellschaft, die auf den Prinzipien der Gleichheit und Subsistenz gründet, erlebte die Romni-Gruppe die Projekte aus der ersten Aliyah, wie die ausbeuterische sozialwirtschaftliche Struktur der eingegrenzten Siedlungsreservate im zaristischen Russland, wovor sie doch geflohen waren. Dort hatten die Juden nur bestimmte, Anführungszeichen, saubere Arbeiten zu verrichten, die nichts mit den materiellen Produktionen zu tun hatten, während Arbeiterinnen aus anderen Bevölkerungsgruppen die schweißtreibenden, sogenannten niederen Arbeiten auszuführen hatten. Und das haben jetzt im Grunde die Romni und die frühen Kibbutzim komplett umgedreht. Auf den Kinneret und anderen Bauernhöfen im ganzen Land beschwerten sich die Landarbeiter immer wieder darüber, dass sie ständig die Überwachung und Kontrollen von Verwaltern und Aufsehern unterzogen wurden. Daraus resultierten endlose Streitereien, örtlich sogar Streikaktionen. Ich habe jetzt auch Landarbeiter in männlicher Position benutzt, weil die ersten, die da Kibbutzim gegründet haben, waren meist Männer oder fast durchgängig Männer. Erst in der dritten Aliyah kamen eigentlich regelmäßig zu den gegründeten Kibbutzim Frauen mit dazu. Im Oktober 1909 brach ein Streik aus, als die jüdischen Arbeiter auf der Kinneret Farm für sich entschieden, die unterdrückerische und willkürliche Verwaltung sowie die Nutzung angeheuerter arabischer Arbeiter nicht länger hinzunehmen. Nach einem hitzigen Streit mit den Verwaltern der Siedlung verließ die Romney-Gruppe, insgesamt 10 Männer und 2 Frauen, die alle noch unter 20 Jahre alt waren, diesen Bauernhof mit der Absicht, gemäß der von ihnen vertretenen Prinzipien ihr eigenes Stück Land zu bebauen. Viele weitere Immigrantinnen hatte die Romney-Gruppe bereits eine Zeit lang während ihrer Zeit vor der Aliyah in Russland gemeinschaftlich zusammengelebt. Das heißt ja also praktisch sozialistisch in Russland schon organisiert, gelebt und das dann nach der Flucht weitergemacht. Als sie die Entscheidung trafen, mit ihren Wanderungen zwischen verschiedenen Siedlungen aufzuhören und eine eigene Siedlung zu gründen, nahm Arthur Rubin Kontakt zu den Romney-Kommunardinnen auf. Arthur Rubin war ein Delegierter des 1897 gegründeten Zionistischen Weltbunds. Und da war im Grunde eigentlich die Tendenz, Siedlungen zu sehen, wie die effektiv funktionieren. Also es gab große wirtschaftliche Probleme mit den Rothschild-Ansiedlungen, Bauernhöfen. Die haben auch im Grunde eigentlich versucht, Monokulturen anzubauen. Die Romney-Gruppe hat angefangen zu diversifizieren und war dann, weil sie kollektiv gewirtschaftet hat, auch effizienter. Und das hat dann Rupin auch in einem Bericht festgehalten. Im erkennbaren Gegensatz zu den maroden Höfen der Immigrantin aus der ersten Aliyah erwirtschaftete die erste Kibbutz-Siedlung dieser Romney-Gruppe, die hieß Degania, Kornblume, schon nach weniger als einem Jahr nach der Gründung einen finanziellen Gewinn. Das Konzept kommunaler Gruppen von Arbeiterinnen, die Land in Gemeinschaftsbesitz bearbeiteten, wurde im gesamten Land mit großer Anteilnahme diskutiert. Nach dem Erfolg von Degania verbreitete sich diese Idee schnell in Yishuv, der jüdischen Gemeinschaft in Palästina, aber auch unter den sozialistischen Zionistinnen im Ausland. Bald begannen auch andere Siedlungen damit, ihr Land in gleicher Weise zu bebauen. Binnen kurzem wurden ständig neue landwirtschaftliche Kollektivsiedlungen gegründet, wann immer ein Landkauf abgeschlossen war. In dieser frühen Phase waren das oft genug trostloses Brachland oder gar Sümpfe, welche die Pionierinnen jedoch schnell urbar machten. Die äußeren Bedingungen waren schwierig. Malaria, Typhus und andere Krankheiten waren unter den Siedlerinnen üblich und viele hatten Probleme, ihre Lebensführung an die harte körperliche Arbeit anzupassen. Während der gesamten zweiten Aliyah entwickelten sich diese Siedlungen nur sporadisch, atomisiert und auf der Basis von Versuch und Irrtum. Aber innerhalb kurzer Zeit verfestigten sich die Strukturen der Kibbutzim in Degania. 1914, am Ende der zweiten Aliyah, gab es 28 landwirtschaftliche Kollektivhöfe mit insgesamt 380 ständigen Mitgliedern und jede Gemeinschaft war nach ähnlichen Prinzipien wie die Degania-Siedlung organisiert. Also nicht mehr mit Landbesitz und Landarbeiter, sondern als eine kollektive Gemeinschaft. Dann hat es eine Rezeption europäischer, sozialistisch, kommunistisch, anarchistischer Ideen gegeben, die, wie gesagt, bei den vom zaristischen Repression betroffenen Geflüchteten sehr stark verbreitet war, vor allem Kropotkins kommunistischer Anarchismus war sehr verbreitet, Landauers Siedlungssozialismus war sehr verbreitet, Landauer selber war kurz vor seinem Tod zwiegespalten zur sich gründenden zionistischen Bewegung, vor allem auch, weil er eher auf die Diaspora gesetzt hat. Er dachte also, es wäre sozusagen von Vorteil für libertäre, nichtstaatliche Organisationen, wenn die Juden, Jüdinnen praktisch über die gesamte Welt in der Diaspora verteilt wären. Das war für ihn praktisch so eine Art ausgewählte Situation, eine Gemeinschaft, die eben nicht staatlich identitär zusammengefasst wird, sondern eben weltweit sich verteilt. Das war so Landauer. Er hat sich dann aber mit Nahum Goldmann, und zwar direkt noch kurz vor der Bayerischen Republik, verständigt. Der Briefwechsel mit Nahum Goldmann ist hier im Anhang auch abgedruckt, sich stärker in die zionistische Bewegung einzubringen. Landauers Freund Martin Buber hat es dann nach der Ermordung Landauers auch gemacht und dann vor allem den Siedlungsgedanken Landauers, diese Vorstellung der Bund von Bünden, auf die Kibbutzbewegung übertragen und über Jahrzehnte hinweg weiterverbreitet. Rezipiert haben das dann in der Kibbutzbewegung wichtige Leute, die auch eine wichtige Funktion oder Theorien übernommen haben, und das waren Aaron David Gordon und Joseph Trumpeldor. Aaron David Gordon hat vor allem so ein mystisch, auch durchaus religiös überhöhte Philosophie der Arbeit in die Kibbutzbewegung eingenommen. Das hat er rezipiert von Landauer und aber auch vom Arbeitsbegriff von Tolstoi. In seinen Erinnerungen schreibt der Kibbutznik Baratz, dass Gordon die körperliche Arbeit sehr liebte. Er dachte, dass jeder mit seinen eigenen Händen arbeiten sollte, Lehrerin, Schriftstellerin, Verwalterin. Das ist ein Gedanke von Tolstoi. Eines Tages vertraute er, dass Menachem Uschiskin, dem Präsidenten des jüdischen Nationalfonds, an, der ihn gerade besuchte. Er streute gerade Mist mit einer Heugabel auf dem Feld aus. »Siehst du«, sagte Gordon, »wenn du im Feld stehst und so mit deiner Heugabel arbeitest, dann fühlst du dich einfach wohl und hast das Gefühl, ein Recht auf das Leben zu besitzen.« Er pflegte auch zu sagen, »durch die Hände würde ein Mensch geheilt.« Dann ein Zitat von Gordon: »Das Leben des Menschen hat sich von seinen Ursprüngen abgeschnitten. Dadurch ist es naturgemäß engstirnig, verarmt, dürftig, dumpf, leer, uninteressant und eitel geworden. Einerseits führt das zu einem fieberhaften Verlangen nach einem Leben im Genuss, mit kranker Leidenschaft, und dazu, dass habgierig nach allem gegriffen wird, was der Abschaum des Lebens an unmittelbaren Reizen zu bieten hat. Andererseits folgen dann Ratlosigkeit, unerträgliche spirituelle Verwirrung, steriler Skeptizismus, zielloses Herumwandern, Unschlüssigkeit, mystische Launen, sinnlose Verzweiflung. Das Licht des Lebens ist verloschen, die Lebensfreude ist vergangen, die Neigung, das Leben zu verstehen, wurde verschleudert, kurz, die Lebenskreativität wurde zerstört.« In Gordons Perspektive kam Tolstois Glaube zum Ausdruck, dass die Menschen als im Grundsatz natürliche Wesen dann am besten leben, wenn sie die mechanischen Künstlichkeiten der Zivilisation zurückweisen und ihr Leben in einer organischen Beziehung zu anderen Bevölkerungsgruppen und der Natur gestalten. Im Gegensatz zur modernen urbanen Kultur sah Gordon die natürliche Welt als hierarchiefrei. Wir kommen also von Landauer, von Kropotkins kommunistischem Anarchismus beeinflussten Gordon zu einer von ihm entwickelten ganz starken Arbeitsphilosophie, beziehungsweise sogar eigentlich zu einem sehr drakonischen Arbeitsbegriff, und der dann auch nach rechts ausgeschlagen ist. Andererseits war Gordon aber auch grundlegend für die zeitgenössische rechtsgerichtete und nationalreligiöse Ideologie, die sich mit der nationalstaatlich-israelischen Siedlungsbewegung verband. Der israelische Politikwissenschaftler Zeev Sternhell argumentiert in ähnlicher Weise, dass die Art des Naturalismus, für die Gordon eintrat, sowie der europäische Romantizismus und die Feindschaft gegen den modernen Industriekapitalismus innerhalb des zionistischen Kontexts dahingehend tendierten, mit einer klassischen nationalistischen Perspektive vereinbar zu werden. Das war ganz am Anfang noch überhaupt nicht der Fall, aber daran sieht Horrocks zuerst Anzeichen, dass diese Arbeitsideologie von Gordon sowohl sozialistisch-kommunistische wie dann auch überhöhte, religiös überhöhte, romantizistische Tendenzen entwickeln konnte. Ein anderer wichtiger, der diese Ideen von Kropotkin und Landauer rezipiert hat, war Joseph Trumpeldor. 1880 bis 1920 hat er gelebt, Gordon auch so ungefähr die Zeit. Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang die Persönlichkeit des russischen Kriegshelden Joseph Trumpeldor. Heute wird an ihn nur noch als ein Held der israelischen Rechten erinnert, der in Verbindung mit dem revisionistischen Zionismus stand. Doch Trumpeldor hatte einen komplexen Charakter und manche würden in ihm den typischen Vertreter eines Paradoxes sehen, den es nur im Zionismus geben konnte. Einen vom Anarchismus beeinflussten Rechten, der an der Schaffung eines anarchistisch-sozialistischen Projekts beteiligt war. Nachdem er 1902 in der russischen Armee eingezogen wurde, erhielt Trumpeldor vom Zar für seine Tapferkeit im russisch-japanischen Krieg 1904-1905 eine Auszeichnung. Er freundete sich mit dem revisionistischen Zionisten Zeev Jabotinsky an und beide gemeinsam gründeten die erste jüdische Militärorganisation, die Jewish Legion, auch bekannt als Jewish Mule Corps, zionistisches Maultierbataillon, innerhalb der britischen Armee im Ersten Weltkrieg. Unglücklicherweise wurde Trumpeldor in der Geschichtsschreibung zu einem Synonym für die faschistischen Elemente innerhalb des zionistischen Projekts. Nach seinem Tod in einem bewaffneten Scharmützel in Tel Hai 1920 wurde sein Name von Jabotinsky für die Gründung der revisionistischen Jugendbewegung Betar 1923 gegründet, ausgesprochen ungeänderter hebräischer Name, Brit Joseph Trumpeldor, auf Englisch The Joseph Trumpeldor Alliance, benutzt. Betar war eigentlich bis zur Gründung von Israel eine militärische Organisation, eine Miliz im Grunde, aus der dann die israelische Armee nach Staatsgründung entstanden ist. Gleichwohl war Trumpeldor in der frühen Phase seines Lebens nicht nur entschiedener Antikapitalist, sondern seine Gedanken standen dem Anarchosyndikalismus sehr nahe. Und es gibt praktisch bei ihm eine Entwicklung, dass er sich selbst öffentlich als Anarchokommunist und Zionist bezeichnete. Man kann es also die beiden, Gordon und Trumpeldor, im Grunde so zusammenfassen, beide haben sozialistischen Anarchismus und Kropotkin rezipiert. Bei Gordon ging das zunächst eigentlich in eine sozialistische Richtung und er hat sich durch seine Arbeitsideologie Stück für Stück nach rechts entwickelt, beziehungsweise wurde von rechts interpretiert. Bei Joseph Trumpeldor war es tendenziell eher umgekehrt. Er war ein Krieger im Zarismus, hat sehr schnell zu Jabotinsky Kontakt aufgenommen, war ein Rechter. Und durch die Rezeption dann von Kropotkin und Landauer ist er Stück für Stück, hat er sich dann selber eigentlich eher als Kommunist, Anarchokommunist gesehen. Das sind also sehr komplexe Entwicklungen von denen, die im Grunde eigentlich Kropotkin und Landauer rezipiert haben. Kropotkin und Landauer zum Beispiel, deren Bücher sind sehr, sehr früh ins Hebräische übersetzt worden und fast in jedem Kibbutzim sind ihre Werke auch in deren Bibliothek. Dann kurze Bemerkung zur dritten Aliyah, die war dann nach der Russischen Revolution 1919 bis 1923. Innerhalb dieser neuen Generation der Kibbutz-Pionierin gab es ein großes Interesse am Anarchismus. Nach dem Forscher Avraham Yassur hatten viele derjenigen, die als Teil der dritten Aliyah Palästina erreichten, Zitat, den maßgeblichen Anspruch, eine anarchistische Gemeinschaft aufzubauen. So wurde etwa Kropotkins Artikel, Zitat, anarchistischer Kommunismus in der Anthologie Ma'abarot 3, wörtlich Transit-Zeltstätte, der Name geht eigentlich darauf zurück, dass viele ankommende Juden, Jüdinnen zunächst mal Zelte aufgebaut haben und Zeltstädte gegründet haben, bevor sie dann eigentlich einen Kibbutz begründet haben. Von Hapoel Hazair, das heißt, sie ist der junge Arbeiter, im Jahr 1920 publiziert. In derselben Ausgabe veröffentlichte Chaim Arlosorov, der führende Intellektuelle von Hapoel Hazair, ein Essay über Kropotkin. Im Jahr 1923 war Kropotkins Buch Gegenseitige Hilfe eines der ersten Bücher, das ins Hebräische übersetzt und unter den Immigranten in Palästina vertrieben wurde. Gleich danach folgte die Übersetzung von Kropotkins Die große französische Revolution. Wir sehen also in den frühen Kibbuzim ein ganz großes Interesse am Anarchismus und auch eine Rezeption und Übersetzungen. Dann gibt es so ab Ende 20er, Anfang 30er Jahre also es gibt im Grunde in den frühen Kibbuzim mehrheitlich eine Tendenz, keinen neuen Staat gründen zu wollen. Dazu lese ich gerade mal ganz kurz einen Abschnitt. Der Zionismus der frühen Kibbuzniks hatte sich nie eine nationale Erneuerung vorgestellt, welche die Form des Prozesses einer Staatenbildung annehmen könnte. Für sie bedeutete die Balfour-Deklaration von 1917, in der eine, Zitat, nationale Heimstätte für Juden, Jüdinnen versprochen wurde, lediglich eine Gelegenheit, um eine völlig neue Form von Gesellschaft aufzubauen und ihre Träume und Visionen in die Praxis umzusetzen. Die kollektivierte Siedlung wurde von ihnen keineswegs als einfachste und effizienteste Form der Kolonisierung des Landes angesehen, um dort einen jüdischen Staat oder marktkapitalistische Ökonomie aufzubauen, wie manche seitdem argumentiert haben. Obwohl sich die Bewegung später immer deutlicher um die Gründung und Verteidigung von Israel drehte, ist die Interpretation, dass die Pionierinnen auf den Kollektivismus zurückgriffen, um dadurch repressive, angemessene Bedingungen für die staatliche Institutionalisierung zu schaffen, weitestgehend ein Mythos. Die Gründerinnen von Degania waren strikt gegen die Benutzung von Begriffen wie Regierung und Staat. Und in der Epoche, als die Gruppen der dritten Aliyah ankamen, war die von Degania ausgehende Idee der Schaffung einer staatlosen Gesellschaft weitgehend übernommen worden. Der gemeinsame Ansatz vieler in Palästina ankommender Gruppen in den 20er Jahren war der Versuch, den Jeschuf in ein staatsloses Gemeinwesen, autonome Gemeinschaften zu transformieren, das nur wenige nicht-kollektive Alternativen beinhalten sollte, wenn überhaupt. Das hält er also als Bilanz dieser ersten Zeit fest. Und dann gibt's so ein, zwei Kapitel, wie das Kibbutz-Leben im Grunde eigentlich so ausgesehen hat. Die wichtigste Institution der kollektiven Verwaltung war die Vollversammlung. Das war ein Treffen aller Gemeinschaftsmitglieder, in dem alle Themen, die das Leben im Kibbutz betrafen, diskutiert wurden. Entscheidungen wurden dann per Mehrheitsentscheid getroffen. Da gab es dann auch wiederum andere, meist kleinere Kibbutzim, die das dann irgendwann auch per Konsens getroffen haben. Alle erwirtschafteten Erträge oder hereinkommenden Gelder kamen in eine Gemeinschaftskasse, aus der dann alle Mitglieder nehmen konnten, so viel sie benötigten. Dadurch verhinderten die Kibbutzgründerinnen jede Verbindung zwischen Eigenbeitrag und Entlohnung, wodurch jeder nach seinen Fähigkeiten arbeite und nach seinen Bedürfnissen Produkte und Gelder erhalten konnte. Die Werte und Praktiken, die dem Kibbutzim, wie er sich über ein ganzes Jahrhundert entwickeln sollte, zugrunde lagen, sind daher der gemeinsame Besitz allen Eigentums, die Produktions- und Konsumptionsmittel eingeschlossen, die gegenseitige Verantwortung und die gegenseitige Hilfe, die gemeinschaftliche Produktion und Konsumtion sowie die direktdemokratische Selbstverwaltung sowohl im wirtschaftlichen als auch im sozialpolitischen Bereich. Durch die Verteilung der Güter, Dienstleistungen und Rohstoffe, die strikt nach den Bedürfnissen durchgeführt wurde, hatten alle Mitglieder Anteil an der Akkumulation von Produktion aus der Mehrarbeit oder sie litten gegebenenfalls gleichwertig unter dem Produktionsmangel. Dann so ein kleiner Blick voraus im Jahr 2010, als er die englische Erstausgabe des Buches entstanden ist. Obwohl nur ca. 15% der heutigen erwachsenen Bevölkerung der Kibbuzim noch in der Landwirtschaft arbeitet, produzieren die Kibbuzim noch immer rund 40% der Bruttowertschöpfung an Israels Landwirtschaftsprodukten. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gab es 327 Kibbutz-Industrieunternehmen in ganz Israel sowie 11 regionale Betriebszusammenfassungen, die ca. 50 industrielle Einheiten umfassten. Sie machen heute alle zusammen 8,5% der Einnahmen aus industrieller Produktion aus. Die Produktion konzentriert sich dabei auf drei Hauptproduktionsbereiche. 37% der Produktion von Kunststoffen und Kautschukprodukten, 17% der Produktion von Metallen und Maschinen sowie 15% der Produkte in der Nahrungsmittelverarbeitung entstehen in Kibbutzim. Heute umfasst der industrielle Bereich rund 70% der Gesamtproduktion der Kibbutzim und rund 25% der erwachsenen Bevölkerung der Kibbutzim arbeiten in ihm. Also zunächst waren die Kibbutzim reine landwirtschaftliche Betriebe und es hat sich dann über die Jahrzehnte hinweg in sehr wachstumsstarke Industriebetriebe verändert. Es gab dann so eine Art, die Kibbutzim waren auch wirtschaftlich eigentlich sehr effizient. Die einzige Regulation bestand in der Selbstmotivation jedes und jeder Arbeiterin. Weil die Arbeiterinnen selbst über ihr Leben bestimmten und nicht einfach nur ein Werkzeug im von oben angeordneten Arbeitsprozess sind, können sie auch eine eigene Entscheidung zur Arbeit treffen, die gerade ausgeführt wird, und zwar auch darüber, wie sie ausgeführt wird und sogar darüber, wann sie ausgeführt wird. Forscher Warhorse schreibt dazu, dass sich die Mitglieder nicht nach einem Zeitplan richten mussten, an dem sie etwa ihren Arbeitsplatz verlassen konnten, zeigte in der Regel das ständige Hinein- und Hinausfahren der Fahrräder in eine Fabrik und aus der Fabrik. Zu jeder Stunde der Arbeitszeit. Jedes Mitglied konnte zu jeder Zeit die Fabrik verlassen, um sich etwa um persönliche Angelegenheiten zu kümmern. Typisch auch waren abendliche Treffen, wo sie sich im Grunde eigentlich erst darüber verständigt haben, was sie am nächsten Tag tun wollten. Es wurde darauf geachtet, dass Arbeiten wechselten, also dass es eine Rotation gab, dass manche Wochen, vielleicht maximal ein paar Monate in einem Bereich arbeiteten und dann in anderen Bereichen überwechseln. Das ging auch landwirtschaftliche Produktion, Küche, also dass man die kollektive Küche, das Kochen und so weiter übernahm. Und sich Stück für Stück eben in alle Verwaltungsarbeiten des Kibbutzim einarbeitete. Dann ist es auch so, dass die... Es hat gerade emanzipatorische Errungenschaften gegeben, wie wir sie eigentlich für Kolonien erhoffen. Und eine davon war, dass es in den Kibbutzim im Grunde keine Verbrechen gegeben hat. Demnach hat es in dieser Gemeinschaft während ihrer gesamten Existenz noch nie die Erfahrung eines schweren Verbrechens gegeben. In einem Brief an die Londoner anarchistische Zeitung Freedom berichtete ein in Palästina stationierter britischer Soldat, innerhalb der Kibbutzim, so schrieb er, Zitat, gibt es schlichtweg kein Gewaltproblem. Und er meinte, dieser Trend sei typisch für die gesamte Kibbutzbewegung. Und Forscher Yasurs eigene Untersuchung hat zum Ergebnis, dass das Phänomen des Verbrechens innerhalb der Siedlungen, Zitat, faktisch verschwunden sei. Diese Beobachtungen zum Nichtvorhandensein des Verbrechens in den Kibbutzim stammen alle aus einer Zeit, als die dortigen Gemeinschaften, die Größe von kleineren Städten hatten oder zumindest von größeren Dörfern mit jeweils mehr als 1000 Bewohnerinnen. Forscher Blasi und Yasur reflektierten zwar beide nicht über andere Formen des sozialen Drucks, die innerhalb der Gemeinschaft direkt zu solidarischen Verhaltensweisen führten und dadurch die Fähigkeit förderten, eine verbrechensfreie Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Doch zweifellos ist die Tatsache, dass ein Organisationsverbund von der Größe der Kibbutzbewegung den Großteil eines gesamten Jahrhunderts ohne schwere Verbrechen durchlebte, keine vernachlässigenswerte Errungenschaft. Und dann gab es sozusagen auch das Phänomen, alles zu kollektivieren, alles sozusagen gleich zu machen, nämlich auch die Kindererziehung. Mit dieser Abwesenheit vom Verbrechen untrennbar verknüpft ist die Tatsache, dass die Kibbutzgemeinschaft inzwischen ein soziales Wohlstandsniveau erreicht hatte. Und wo steht das was zu den Kindern? Moment. Von ganz praktischer Betrachtung einmal abgesehen, waren schon die Geburt der ersten Kinder im Kibbutz Anlass für eine gravierende inhaltliche Krise. Sollten die Eltern ihr Kind erziehen Oder sollte das irgendjemand anders übernehmen? Sollten die Kinder mit ihrer Familie zusammenleben oder separat untergebracht werden? Waren die Kinder Privatbesitz oder gehörten sie der Gemeinschaft? Die Antwort auf diese letzte Frage war in vielerlei Hinsicht ziemlich eindeutig. Weil es die Gemeinschaft der frühen Siedlungen zum Prinzip erhoben hatte, kollektiv alle Aufgaben und Kosten zu übernehmen, wurde es ebenfalls als selbstverständlich angesehen, dass die Kosten für Kinderbetreuung und Bildung von allen getragen wurden. Davon war niemand ausgenommen, nur weil er oder sie keine Kinder hatte. Darüber hinaus war das Gefühl dominant, dass ein individueller Zugang zur Elternschaft schädliche Auswirkungen auf die kollektive Arbeitsorganisation haben würde. Es wurde unmissverständlich vorausgesetzt, dass, wenn ein Kind Teil der Kibbutzgemeinschaft wird, es den Egalitarismus und das gleiche Niveau der Beteiligung am Gemeinschaftsleben nicht beeinträchtigen dürfe. Doch die Geburt der ersten Babys im Kibbutz Degania führte zu einem anderen, noch weitreichenderen Problem für die Kommunardinnen. Als die ersten Kinder in der Siedlung aufwuchsen, waren die Eltern geradezu schockiert über deren egozentrische Neigungen. Beim Aufbau des Bildungssystems im Kibbutz war es deshalb absolut vorrangig sicherzustellen, dass diese Charakterzüge durch Kooperation, gegenseitige Sympathie und Rücksicht auf die anderen ersetzt wurden. So wurden innerhalb des Kibbutz Bildung und Sozialisierung ein gemeinsames Anliegen sowohl der Eltern, der Metaplot, Hausmütter, oder der Madrichim, Erzieherin, und der Lehrerin, die jeweils gemeinsam die Verantwortung für die verschiedenen Bildungsprogramme, ihre Planung und Umsetzung übernahmen. Das sind jetzt mehrere Problematiken mit dabei angesprochen, nämlich, dass sich über die Jahrzehnte hinweg in den Kibbutzim eine solche eine Gleichheit entwickelt hat, dass es einen ungeheuren Konformitätsdruck gegeben hat und dadurch eigentlich ein Verständnis, Feeling, eine Forderung und auch ein Verständnis von Freiheit diesem Konformitätsdruck irgendwann auch erlegen wurde und der Konformitätsdruck und dieser Gleichheitsdruck natürlich auch dem politischen Zionismus dann später in Jahrzehnten der Staatsgründung sehr zustatten gekommen ist. Und es gibt hier, ich hab hier ausgelegt, ein Buch von Chomsky, Noam Chomsky über Anarchismus. Chomsky hat auch einige Jahre im Kibbutz gelebt, hat deren anarchistische Ökonomie sehr gelobt, aber er hat sehr darauf hingewiesen, das macht dann auch Horrocks im hinteren Teil des Buches, dass sehr viele der militärischen Eliten von Israels Armee nach der Staatsgründung aus Kibbutzim gekommen sind. Und Chomsky, Seite 42, versucht er das 10 Seiten lang zu analysieren, analysiert das aus der Gleichheitsideologie, die so einen Konformitätsdruck entwickelt habe, dass eben Freiheitsvorstellung, eigene Meinung und damit eben auch ein Widerstand gegenüber Militarismus Stück für Stück verloren gegangen sei. Das ist sehr interessant, was da Chomsky dazu schreibt. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Tendenzen, also ab Mitte 20er, Anfang 30er Jahre, die dann so in Richtung gekommen sind, dass der politische Zionismus, und zwar auch der autoritäre Zionismus, der dann langsam auch eine Staatsgründungswillen entwickelt hat, die Kibbutzim angefangen hat zu beeinflussen und zu übernehmen. Es hat eigentlich schon begonnen mit einer allerersten Affäre in Kibbutz Tel Yosef, im Jahr 1922. Und das war eigentlich ein sehr unabhängiger Kibbutz. Die haben sich auch föderiert mit anderen unabhängigen Kibbutz. Die wollten keinen Staat. Und dann gab es aber im politischen Zionismus eine Person, den ersten israelischen Staatspräsidenten, David Ben-Gurion. Der kam aus einem Kibbutz. Und der war mit dieser Unabhängigkeit der Kibbutzim nicht zufrieden. Zur gleichen Zeit hat es auch eine Gründung einer Gewerkschaft gegeben, die Histadrut. Und diese Gewerkschaft war im Grunde eigentlich sehr stark an die Kibbutzbewegung angegeben, verknüpft. Bestimmte Investitionen von Kibbutzim hat die Histadrut finanziert. Und Ben-Gurion gilt seit der Tel-Yosef-Affäre als jemand, der diesen unabhängigen Kibbutzim Verfehlungen vorgeworfen hat und dann dafür gesorgt hat, dass die Histadrut ihre Zahlungen an die Kibbutzim eingestellt hat, also die nicht mehr finanziell unterstützt hat. Horrocks beschreibt dann den Charakter auch von Ben-Gurion. Ben-Gurion hatte ein beträchtliches Talent für Manipulationsstrategien. So erwähnte er in einer ganzen Rede mit keinem Wort, also eine wichtige Rede, die ideologischen Bündnisse, die ihm vorschwebten, weil er genau wusste, dass seine Pläne so für die Kibbutzim leichter akzeptiert werden konnten. Viele Kibbutz-Vertreterinnen stellten sich zu jener Zeit die Histadrut, also diese Gewerkschaft, als eine Art landesweite, kooperative, organisierte Institutionen vor. Aber Ben-Gurion glaubte, dass diese Arbeiterföderation viel leichter zu kontrollieren wäre, wenn sie nicht aus Gruppen, sondern aus individuellen Mitgliedern bestand. Er wusste, wenn man die Kibbutzim einfach machen ließe, wie sie es wollten, dann würde die Histadrut zu einer Organisation werden, die sozialistische, aus seiner Sicht ideologisch motivierte Kommunen fördern würde, welche einen ökonomischen Egalitarismus und vollständige Autonomie vertraten. So könnte sie sehr leicht zur ernsthaften Konkurrenz der Achdut Ha'avoda, das war Ben-Gurions Kibbutzverband, werden. Solch ein Risiko wollte Ben-Gurion nicht eingehen. Nach der zweiten Histadrut-Konferenz war deutlich geworden, dass die Gedut, also das waren diese unabhängigen Kibbutzim, nicht die Absicht hatte, mit der Achdut Ha'avoda von Ben-Gurion zu verschmelzen. So entschied sich Ben-Gurion dazu, diese bedrohliche Konkurrenz ein für alle Mal auszuschalten. Und das hat er dadurch geschafft, dass er ihnen den Geldhahn abgedreht hat. Vielleicht dazu noch. Als die Spannungen zwischen Gedut und Achdut eskalierten, versuchte Ben-Gurion, seine politischen Gegner zu schwächen und wandte sich auf Anraten seines Beraters Shlomo Lavi erneut dem Projekt zu, den Kibbutz Ein Harod, das war so ein Unabhängiger, aus dem Verband der Gruppe herauszulösen. Lavi hatte die Absicht, den Gedut-Verband überhaupt aufzulösen, und zwar durch die Eliminierung der gemeinsamen Finanzkasse. Er wollte verhindern, dass jegliche Gelder, die an Ein Harod, also diese Unabhängigen, flossen, von dort an weitere Kibbutzim weitergeleitet wurden. Zu diesem Zweck beschuldigte er die Gedut der Veruntreuung. Mit zahlreichen Anschuldigungen dieser Art ging er zur Verwaltung der Histadrut und forderte sie auf, den Geldfluss an die Finanzkasse der Gedut zu stoppen. Solche Tendenzen hat es dann öfter gegeben, und so hat sich der politische Zionismus der Staatsgründungsvorstellung von Ben-Gurion innerhalb der Kibbutz-Bewegung gegen eine breite Mehrheit durchsetzen können. Dann, das ist sozusagen jetzt schon diese Entwicklung, man kann die so ab Mitte der 30er Jahre ansetzen, hin zur Übernahme von staatsphilosophischen Konzepten und auch Praxen innerhalb der Kibbutz-Bewegung, wobei, das ist immer ganz wichtig, nie vollständig. Es gab also immer dann auch viel Streits, Auseinandersetzungen, es gab verschiedene Kibbutz-Föderationen und welche, die auch immer am ursprünglichen Gründungskonzept festhielten. Aber der Ansatz von Ben-Gurion, der hat sich dann halt verbreitet und letztendlich dann auch durchgesetzt. Eine ähnliche Entwicklung kann man für das Verständnis von Kolonialismus innerhalb des Zionismus und in der Kibbutz-Bewegung eigentlich sehen. Aus diesem Grund war es die koloniale Dimension des Zionismus, die letztendlich den Sargnagel für die ursprünglichen Gesellschaftsvisionen der frühen Kibbutz-Pionieren darstellte. Die Unabhängigkeit kam nicht, wie gewünscht, vom kollektiven Willen, sondern buchstäblich von den Vereinten Nationen. Dass dies von Anfang an so war, war eine Tatsache, die die frühen Kommunardinnen auf tragische Weise vergaßen. Mit welchen Vorhaben die radikalisierten Jugendlichen der zweiten und dritten Aliyah auch immer angekommen sein mögen, So war der Spielraum der zionistischen Bewegung und der utopischen Projekte, die zu ihr gehörten, doch immer durch die äußeren Einflüsse der westlichen Staaten beschränkt. Diese Beschränkung definierte sich durch die Einmischung in die vielfältigen Netzwerke der Macht, die diese äußeren Faktoren bewirkten. Dabei spielte es keine Rolle, wie erfolgreich die Kibbuzniks beim Aufbau und bei der Aufrechterhaltung einer radikal neuen Lebensweise in ihren Siedlungen waren. Das langfristige Potenzial dieser Gemeinschaften als nationale politischer Faktor war strukturell immer dadurch geprägt, dass sie zugleich Bauernfiguren auf einem Schachbrett der westlichen Staaten und ihrer außenpolitischen Strategien waren. Und dazu auch nochmal im Grunde dann schon nach der Staatsgründung auch nochmal durch Ben-Gurion. Dabei spielte der westliche Imperialismus bei der Zersetzung des utopischen Ethos der jüdischen Gemeinschaften im vorstaatlichen Palästina jedoch eher eine symbiotische Rolle des gleichgerichteten Zusammenwirkens. Während der 50er Jahre fuhren Ben-Gurion und die frühe Führungsriege des Staates damit fort, Israel von einem ausländischen Sponsor zum nächsten zu navigieren. Es war ein Versuch, das Land auf internationaler Bühne für mehrere Spiele als, Zitat, nützlich zu etablieren. So bot sich ein verarmtes, verletzliches und sich bedroht fühlendes Israel, das ständig nach neuen Freunden Ausschau hielt, selbst als schlimmstmöglichstes Werkzeug für den Westen an, um im Austausch dafür Schutz und Finanzspritzen zu bekommen. Also das so ein bisschen zu dem kolonialistischen Charakter. Er legt halt sehr viel Wert darauf, dass ursprünglich der Zionismus lange Zeit auch eine sehr pluralistische Bewegung ist und sich dann eben durch Ben-Gurion, später dann auch nochmal ein typischer Vertreter des politischen Zionismus, war Menachem Begin, im Grunde eigentlich so zu so einer Straffung und zur Durchsetzung des politischen Zionismus im Zionismus und dann eben auch in der Kibbutzbewegung geführt haben. So, dann komme ich im Grunde eigentlich schon in die 70er, 80er, 90er Jahre. 1977, wenn man jetzt so die Entwicklung, die politische Entwicklung im gegründeten Israel ansieht, hat es zunächst eigentlich mehrere Regierungen der Arbeiterpartei gegeben. Die Arbeiterpartei hat eigentlich die Kibbuzim weiter finanziert. Und ab 1977 gab es dann einen ersten Rechtsschwenk, dass nämlich der Likud-Block die Regierung stellte und ab 1977 im Grunde bis heute mit mehreren kleinen Unterbrechungen eigentlich die rechtsgerichteten Parteien ständig die Regierung stellen und die Regierung in Israel auch zunehmend immer rechter wird. Und das trotzdem, die Kibbuzim haben dann auch Stück für Stück diese rechten Ideologien übernommen, also zum Beispiel die rechten Regierungen, die haben dann Neoliberale ab 80er Jahre, Thatcherism und so weiter eingeführt und da sie mehr oder weniger die Kibbuzim politisch dann stärker beeinflusst haben, sind auch die Kibbuzim in so eine Tendenz gerutscht, dass sie ihre sozialistischen Betriebe aufgelöst haben, gelockert haben, dass neoliberal, kapitalistisch organisierte Strukturen gegriffen haben, dass das gleiche Lohnniveau auch aufgelöst worden ist und im Grunde eigentlich neoliberale Strukturen, vor allem bei den Industrieunternehmen im Kibbuzim, eingeführt wurden. Und es hat aber auch immer wieder Gegenbewegungen gegeben. Also das war so ein Trend der 80er Jahre, wo dann auch zum Beispiel durch starke Kredite Kibbuzim sich verschuldet haben. Dann wurden zum Teil Einzeleinrichtungen verkauft, um die Schulden zu tilgen. Und das Ansehen auch in Israel der Kibbuzim, das vorher sehr hoch war, ist durch diese Schuldenkrisen und so weiter sehr gesunken. Und Ende der 80er Jahre waren die Kibbutzim eigentlich in der Krise. Das beschreibt er hier auch. Und es hat aber dann immer wieder so Wellenbewegungen gegeben zur Erneuerung. Das haben dann auch viele Kibbutzniks im Grunde gemerkt, dass die sich stark von den Ursprüngen entfernt hatten, durch so neoliberal-kapitalistische Elemente, Aufseher, gestaffelte Löhne und so weiter, dass es eine Tendenz gab, dann ab 90er Jahren wieder zu den Ursprüngen zurückzuwollen. Und das geschah dann in einer anderen Form, nämlich durch sogenannte urbane Kibbutzim. Also bis dahin waren eigentlich Kibbutzim landwirtschaftliche oder Industrieunternehmen, aber eben auf dem Land. Und inzwischen war das dann so, dass die größeren Städte Vororte hatten, Banlieues und so weiter, und in diesen Vororten dann eine neue Entwicklung entstand, urbane Kibbutzim aufzubauen, also halbstädtisch geprägte. Und diese dann eher wieder kleineren, nicht aus Tausenden bestehenden, sondern vielleicht 30, 50, 100 Kollektive, knüpften dann wieder an die anarchistisch-sozialistischen Ursprünge der Kibbutzim an. Und daraus entstand dann auch zum Beispiel etwas in Ende 80er, Anfang 90er Jahre, gab es ja einen Riesenzulauf nach Israel von äthiopischen Jüdinnen. Die wurden angesiedelt, wurden aber auch von der Mehrheitsgesellschaft unterdrückt und mussten sich dann im Grunde eigentlich wieder finden. Und die sind mehrheitlich in diesen urbanen, randstädtischen Siedlungen entstanden und haben dann durch Nachbarschaftshilfen das ursprüngliche Ethos der Kibbutzim wiederentdeckt. Also vor allem äthiopische Juden, Jüdinnen, die nach Israel gekommen sind, haben dann so urbane Kibbutzim aufgebaut. Urbane Kibbutzim heißt dann zum Beispiel, die haben versucht, jedes kleine Stück Erde noch urbar zu machen. Die haben zum Beispiel Gärten zusammenzulegen und Gartenanbau zu betreiben. Und darüber dann wieder eigentlich an die ursprüngliche Kibbutz-Idee zusammen erinnert. Die sind dann zwar schon an die Uni gegangen, einzelne auch in Betrieb zum Arbeit, aber was sie verdient haben, haben sie dann in eine Gemeinschaftskasse eingezahlt. Da ist ein ganzes Kapitel über diese urbanen Kibbutzim der 90er Jahre. Dann hat es im Grunde eigentlich die Politisierung der anarchistischen Bewegung gegeben. Es gibt ein ganzes Kapitel über die israelische anarchistische Bewegung und ihr Verhältnis zum Kibbutzim. Und da gab es auch immer wieder interessante Entwicklungen, Zusammenarbeiten oder auch Gründungen, dann vor allem sehr viele in den 90er Jahren von jüdisch-arabischen Gruppierungen. So gibt es zum Beispiel die Organisation Ta'ayush, arabisch-jüdische Partnerschaft, im Herbst 2001 von Juden, Jüdinnen mit palästinensischen Arbeiterinnen, die israelische Staatsbürgerschaft hatten, die an vielen Solidaritätsaktionen in den besetzten Gebieten beteiligt ist. Die Initiative Anarchists Against the Wall ist eine Gruppe für direkte Aktion, die 2003 als Antwort auf den Bau der, Zitat, Mauer der Separation im Westjordanland ins Leben gerufen wurde. Sie arbeitet ebenfalls mit Palästinenserinnen im gewaltfreien Widerstand gegen die Besetzung zusammen und führt Demonstrationen und direkte Aktionen im Westjordanland durch. Zwar bleiben präventive und zerstörerische oder störende Aktionen gegen die Besetzung im Zentrum der Beteiligten, doch der Aufbau praktischer Alternativen wurde gleichfalls als wichtiger Strang anarchistischer Aktivität in der Region betrachtet. Die Friedensschaffung auf Graswurzelebene wurde in einer Vielfalt von Formen vorangetrieben, wobei viele Anarchistinnen des Landes an Organisationskernen der Zusammenarbeit und der Solidarität beteiligt waren, die über ganz Israel hinweg existierten. So gibt es etwa jüdisch-arabische Gemeinschaftsinitiativen wie das Negev Coexistence Forum, die Frauensolidaritätsgruppe Bat Shalom, Kämpfen für den Frieden, das Arabisch-Jüdische Zentrum für Gleichheit, Empowerment und Zusammenarbeit im Negev, sowie das Kinder- und Jugendzentrum Netivei Ahava, Wege zur Brüderlichkeit in Jaffa. Zu den eher bekannteren Beispielen, die oft in der anarchistischen Literatur angeführt werden, gehören die Kooperativgemeinschaften Neve Shalom, Wahat al-Salam. Letzteres ist ein Experimentaldorf, das auf halbem Wege zwischen Tel Aviv und Jerusalem liegt. Dort leben Juden, Jüdinnen und Araberinnen inzwischen seit über 4 Jahrzehnten zusammen. Also jüdisch-arabische Kibbutzim hat es auch gegeben. Dann in den 90er Jahren als solche, oder auch zum Beispiel, was es auch gegeben hat, ist New Profile, mit denen haben wir bei der War Resisters International eher zusammengearbeitet. Das ist eine feministisch-antimilitaristische Sektion der War Resisters International. Und die haben vor allem Kriegsdienstverweigerung propagiert. Und wir haben dazu Solidaritätsarbeit gemacht. Und es hat dann auch solche Zusammenarbeiten sehr intensiv stattgefunden. Zum Beispiel bei Neve Shalom, was ich schon erwähnt hatte. Das Dorf ist eines der wenigen im Land, in denen es zweisprachige, multikulturelle Schulen gibt, in denen jüdische und arabische Kinder zusammen in beiden Sprachen lernen und in denen die Kultur und die Tradition beider Bevölkerungsgruppen gelehrt werden. Im Dorf ist außerdem die Gruppe School for Peace zu Hause, die für Jugendliche und Erwachsene Workshops und Trainings in Konfliktlösung durchführt, sowie ein Pluralistic Spiritual Center. Zusätzlich zu diesen Bildungsinstitutionen führt Neve Shalom Programme der humanitären Hilfe für palästinensische Dorfbewohnerinnen durch, die vom Konflikt betroffen sind. Also das so ein bisschen 90er Jahre bis beziehungsweise erstes Jahrzehnt, 21. Jahrhundert, wo es dann auch zu Aufbrüchen gekommen ist, dass solche Gruppen Kontakte in auch normale Kibbutzim geknüpft haben. Und dadurch aber auch so ein gewisses Aufbrechen des dominierenden militaristischen Charakters der staatlich integrierten Kibbutzim, wie ich sie vorher geschildert habe, entstanden ist. Und als letztes, was ich euch lesen wollte, ist eine Einschätzung von Autor James Horrocks über das grundsätzliche Verhältnis zwischen dieser neuen anarchistischen Bewegung in Israel und den Kibbutzim. Und da vermisst er sehr viel. Da hat er auch eine ganz starke Kritik, dass nämlich sich die neue anarchistische Bewegung eigentlich nicht mehr für die ursprünglichen anarchistischen Ideen und die ursprüngliche Praxis der Kibbutzim interessiert. Das nervt ihn sehr. Und er findet auch viele neuere anarchistische Bewegungen, zum Beispiel arrogant. Zum Beispiel bringt er ein Beispiel für ein Zitat von einem Jugendlichen. Ich bin selber Veganer, deswegen denke ich, kann ich sagen. Veganer, der sagt, die Kibbutzim interessieren mich nicht. Die haben in den 20er Jahren Tiere ausgebeutet, nämlich Rinder vor Heuwagen gesperrt. Und damit waren die Kibbutzim für die erledigt. Also so beschreibt er das. Und da lese ich jetzt sozusagen einen letzten Abschnitt noch. Im heutigen Milieu des sowohl akademischen als auch aktivistischen Anarchismus gilt es als das Verbrechen überhaupt, auch nur einen Hauch des Komplizentums mit dem Projekt der nationalen Befreiung des Judentums anzudeuten. Die Parolen und Klischeevorstellungen, die hinter diesem anarchistischen Dogmatismus stehen, werden vor jeglicher Kritik abgeschottet. Auch wenn sie oft genug einfach nur behaupten, was eigentlich erst bewiesen werden müsste. Wenn es um die Frage der Kibbutzim geht, genügt eine schnell geäußerte Behauptung, aber die waren zionistisch, um von den unschuldig klingenden Worten gefolgt zu werden und aus diesem Grund, ganz so, als ob die einfache Tatsache, das so auszusprechen, schon die Beweisführung, die eigentlich notwendig wäre, ersetzen könnte. Heutzutage genügt es, den Begriff zionistisch mit dem Wort Kibbutz in Verbindung zu bringen, um jegliche Diskussion über mögliche Lehren zu beenden, die man aus dem Lebensstil dieser Gemeinschaften und den antistaatlichen Vorstellungen eines Großteils ihrer Pionieren ziehen könnte. So ist es etwa in den Augen von Anarchistinnen und von Linksradikalen völlig akzeptabel geworden, ihre Solidarität für todessehnsüchtige Praktiken kundzutun, die strukturell rassistisch sind, dazu misogyn, homophob und totalitär, während Kibbutz zu jenen Schlüsselwörtern zählt, welche dieselben Individuen wie auf Knopfdruck in einem Strudel milieubedingter konformistischer Verdammungen eintauchen lassen. Und dann weist Horrocks noch darauf hin, Doch in Wirklichkeit besteht der Zionismus eher aus einem pluralistischen Ensemble von Denkströmungen und widersprüchlichen Ideen, von denen viele eine direkte Antithese zu den Stereotypen und Verzerrungen bilden, auf deren Basis die zeitgenössischen Anarchistinnen anscheinend ihr Geschichtsverständnis entwickelt haben. Damit möchte ich schließen. Danke, dass ihr zugehört habt.